Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Tja, Freunde, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitagnachtausgabe, das heißt, ihr seid am Zug mit den Themen. Wenn ihr also gerne mit mir reden wollt, ganz egal über was, ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht ist Stefan. Stefan ist 44 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Stefan, was ist dein Thema? Ein bisschen schwierig. Es geht um einen Fetisch. Mhm. Der Fetisch ist Adult Baby. Das ist der englische Ausdruck. Adult Baby. Nämlich was? Adult Baby. Ja. Also ein erwachsenes Baby. Ja. Also vorausschicken tue ich erst einmal Folgendes. Es hat nichts mit Pädophil zu tun. Ja. Sondern es ist umgekehrt, wir wollen das kleine Kind sein. Mhm. Also man schlüpft quasi in die Rolle. In die Rolle eines kleinen Kindes. Genau dieses. Wer ist wir? Wenn du im Internet schaust, es gibt ja noch ein paar mehr als mich. Achso, ich dachte irgendwie deine Partnerin und du. Nein. Die anderen Gleichgesinnten. Ich bin eins, um Gottes Willen. Ja. Aber das ist natürlich ein Fetisch, der ja äußerst selten ist, relativ. Mhm. Er ist sehr viel verbreitet bei Männern, sehr wenig bei Frauen. Wie kommt das? Frag mich bitte was Leichteres. Mhm. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, er macht auch sehr einsam. Also, du hast Spaß daran, in die Rolle eines Babys zu schlüpfen. Ja, eines kleinen Kindes. Eines kleinen Kindes. 3,5 Jahre alt. 3,5 Jahre? Ja. Wieso genau 3,5 Jahre? Das kann auch 2,5 Jahre sein, es ist völlig wurscht. Ja. Also eines kleinen Kindes halt. Und das ist das muss man jetzt wirklich von Grund auf erklären, das ist ein sexueller Fetisch. Ja, richtig. Was bedeutet das konkret? Wenn du jetzt mit einem Partner zusammen bist, beschreib mal die Szenerie, wie das dann abläuft. Ja, das ist ja das Problem. Ich habe keine Partnerin. Mhm. Noch nie gehabt? Ich war 2-mal verheiratet, die Ehen sind geschieden worden. Ich habe 2 Kinder, meine Tochter ist 22 Jahre schon alt. Mhm. Die weiß das inzwischen auch. Mhm. Meine zweite Frau wissen es. Mhm. Ich habe auch eine langjährige Freundin gehabt. Das ist eine schöne Geschichte, mit der bin ich heute noch in dem Sinne zusammen, dass wir wohnen im selben Haus, haben getrennte Wohnungen. Ich bin allergisch gegen Katzen und sie hat eine Katze. Mhm. Mhm. Aber sie kann mit diesem Fetisch nicht leben, mhm, nicht umgehen. Heißt das im Klartext, dass du das noch nie mit jemandem praktiziert hast? Richtig. Mhm. Dann erzähl mir, was in deiner Fantasie abläuft. In meiner Fantasie behandelt werden wie ein kleines Kind, gewickelt werden, angezogen, mhm, werden. Da ist er 3,5 Jahre noch ein bisschen alt. Ja, ne? Da ist ja 3 Jahre. Leg mich bitte nicht auf die 3,5 Jahre. Na gut, aber wenn du gewickelt werden willst, dann musst du ja noch jünger sein. Also das ist so die sexuelle Fantasie, die Vorstellung, dass ein anderer Mensch einen wirklich behandelt wie ein Baby, gewickelt, geölt, sauber gemacht, ja, und so weiter. Richtig. Mhm. Und daraus entsteht dann für dich eine sexuelle Faszination oder Attraktion. Ja. Ja. Eine Erregung auch. Ja, auch das. Passiert das denn alles nur in deiner Fantasie oder kaufst du dir auch so Accessoires, dass du dir... Die habe ich auch dazu. Ja. Zum Beispiel, was? Ja. Du, alles Mögliche, von Windeln angefangen, über Gummihosen, Kleidchen und... Das auch. Entschuldigung, wenn ich so ein bisschen lache, das ist natürlich für jemanden, der damit nicht vertraut ist, ein bisschen lustig auch, ein bisschen schräg. Ja, natürlich. Obwohl es für dich nicht lustig ist. Wie habe ich mir das vorzustellen? Dann liegst du da auf deinem Sofa in Windeln und Gummihosen und Kleidchen. Ja, richtig. Und dann? Schnuller im Mund? Habe ich auch, ja. Hast du auch? Besitze ich auch. Besitze sogar ein Fläschchen. Nur so. Kommt da was anderes rein als Milch. Stefan, ja, was kommt da rein? Och, du, Orangensaft, manchmal auch ein Gin rein. Achso, verstehe. Also ja, das kommt schon mal rein. Cola, Whisky oder sowas. Sowas, ja. So, jetzt liegt unser 44-jähriger Stefan liegt da auf dem Sofa, so gekleidet, wie ich es gerade beschrieben habe. Richtig. Mit Gummihöschen und so weiter. Und dann? Ja, dann wäre es schön, wenn jemand da wäre, aber es ist niemand da. Ja, klar, aber ist niemand da. Was passiert denn dann? Was passiert dann? Man benutzt zum Beispiel auch die Windel dafür, wofür sie vorgesehen ist. Mhm. Und man macht in die Windel Pipi? Ja, richtig. Und man macht das andere auch in die Windel? Sehr selten. Sehr selten. Weil es einfach eine Sauerei ist. Ja, genau. Ne? Schlicht und ergreifend. Ja. Das wieder weniger. Wann setzt denn für dich die sexuelle Erregung an? In dem Moment ein? In dem Moment, wo du die Sachen anziehst und dich da hinlegst? Oder bedarf das dann noch einer besonderen Fantasie? Nein, auch, also ich frage mich bitte was Leichteres, wie das entstanden ist. Ich weiß es nicht im Groben. Nee, ich frage habe mal eine Therapie mitgemacht. Nee, ich frage noch nicht, wie es entstanden ist. Ich frage gerade noch die Situation, du liegst da auf dem, auf dem Sofa. Wann setzt die sexuelle Erregung ein? Eigentlich kurz vorm Pipi machen. Mhm. Also ich weiß nicht, wie oft du das Gefühl kennst, aber wenn du mal irgendwo ganz dringend aufs Klo musst und nirgends kannst, das ist erregend, wenn das rauslässt. Also hat die sexuelle Erregung schon auch mit dem Urinieren zu tun, oder wie? Ja, ja. Das hängt ganz unmittelbar zusammen. Ja. So, nun machst du das, du urinierst in deine Windel und wie geht es dann weiter? Ja, manchmal dann auch eben streicheln weiter, onanieren, es bleibt dann ja nichts mehr anderes übrig. Das aber immer noch eingepackt in der Windel. Ja. Das geht dann, also du packst dann auf die Windel oder in die Windel rein. Ja, ja. Wie lange dauert so eine Session, so eine Prozedur? Du, das ist ganz unterschiedlich. Je nachdem, es gibt da mal wirklich ein paar Tage, wo ich das also dann überhaupt nicht brauche und dann gibt es Tage, du nur noch. Mhm. Und das ist für mich auch ein echtes Problem, weil es ist die Frage, kontrolliert der Fetisch mich oder ich den Fetisch? Mhm. Es hört sich eher so an, wie du es mir gerade geschrieben hast, dass der Fetisch dich eher kontrolliert. Ja, richtig. Und das macht mir auch Probleme. Verstehe. Einfach. Zumal du keine Partnerin findest, mit der du das leben könntest. Ja. Das wäre also eine Idealvorstellung, dass du eine Frau findest, die quasi dich so als Baby behandelt und umsorgt mit allem, was man dazu denkt. Genau. Du hast gerade erzählt, dass du verheiratet warst, dass du Kinder hast. In dieser Zeit früher hast du da ausschließlich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, normalen Sex praktiziert. Ja. Mhm. Wann hast du denn diese Ideen gehabt? Wann kam das denn zum ersten Mal so hoch? Oh, das kam sehr, sehr früh eigentlich hoch. Das kam schon mit der Pubertät hoch. Doch, so früh also, schon. Ich kenne das, also mein frühestes Erinnerung, wo ich mir einen Windel angezogen habe, freiwillig eine Windel angezogen habe, das liegt zurück so, da war ich 5 Jahre alt. Ach. Ne? Ach. Und mit der Pubertät verschwand das ein bisschen, war aber immer irgendwo immer noch da und kam wieder und dann kam die Hochzeit und da ist es dann ein bisschen weggegangen und dann kam es langsam wieder hoch und jetzt im Alter kommt es eigentlich immer mehr wieder durch. Mhm. Wie alt warst du, als du zum ersten Mal dich getraut hast, dir eine Windel zu kaufen, dir ein Höschen zu kaufen und dich, wie wir es gerade beschrieben haben, dich da so hinzulegen und das so zu genießen für dich? Oh Gott, 14. Ach so, doch schon. 13, 14, ja. Hast du das denn so heimlich nebenher, während du verheiratet warst, dann auch so praktiziert? Bei meiner ersten Ehe habe ich das auch als Inkontinenz verkauft und weniger dahin. Bei meiner zweiten Ehe wurde es schon deutlicher, also da habe ich dann auch schon gesagt, was Sache ist. Und bei meiner letzten Freundin, wie gesagt, da habe ich dann von vornherein ganz offen drüber gesprochen. Und die hatte keine Probleme damit? Die hatte kein Problem. Aber die konnte es nicht mit dir machen? Ja, genau dieses. Und da... Drum sind wir inzwischen sexuell völlig getrennt, machen aber alles noch zusammen. Ja. Also das ist die erste Ehe, ist die erste Ehe denn deshalb kaputt gegangen auch? Ja. Ja. Aber beide Ehen eigentlich sind daran gescheitert. Mhm. Das ist wahrscheinlich hochkompliziert und gar nicht möglich im Rahmen einer solchen Sendung hier zu erklären, tiefenpsychologisch zu erklären, woher das kommt. Ne? Ja. Ist das so? Ist es ganz schwierig, ja. Mhm. Mhm. Ja, aber es ist ein Problem einfach. Ne? Du sagst, je älter du wirst, du bist jetzt 44 Jahre alt, desto stärker wird dieser Trieb in dieser Richtung. Ja, richtig, genau. Kommunizierst du mit anderen Betroffenen via Internet? Habe ich teilweise. Es gibt auch Internetseiten, die sich damit beschäftigen. Aber das Problem in solchen Chats ist, jede zweite Frage, die gestellt wird, welche Windel hast du an? Ist sie schon voll? Ist sie nicht voll? Und sorry, das ist nicht so mein Ding. Also da kann ich nichts mit anfangen. Das ist mir, Entschuldigung, zu bescheuert. Du hast gerade gesagt, dass die Mehrzahl der Menschen, die diesen Fetisch haben, Männer sind. Ja. Aber es gibt dennoch Frauen. Es gibt Frauen, ja. Besteht denn nicht die Möglichkeit, dass man dann über das Internet vielleicht doch da den einen oder anderen Kontakt knüpfen kann? Bei einem Verhältnis von ungefähr 90 Männern auf 10 Frauen schwierig. Das ist schwierig. Hast du den Eindruck, dass du dich, vor allen Dingen was deine Sexualität anbelangt, sehr isolierst zurzeit und immer mehr isolierst? Ja. Und dann wird es ein Problem, ne? Richtig, ja. Genau. Ich glaube auch, dass man alle möglichen Fetische haben kann, solange man niemand anderem schadet. Ja. Aber wenn man anfängt darunter zu leiden oder einsam zu werden, dann wird es ein Problem. Richtig, man, ja, es vereinsamt einen wirklich. Ich mache auch nichts mehr anderes, dass ich großartig weggehe oder sonst irgendwas, sondern nach der Arbeit komme ich nach Hause, ziehe mir eine Windel an. Das ist Stressabbau auch einfach. Echt, das machst du jeden Tag, wenn du nach Hause kommst, ziehst, ja, du gleich die Windel an? Ja. Und ist ganz selten, dass es mal nicht so ist. Und läufst dann nur in der Windel zu Hause rum und, ja, machst alles klar. Also meine Nachbarn hier im Haus, die wissen das inzwischen, die kennen mich, also da gibt es keine Probleme mehr. Echt? Und da wirst du nicht geneckt oder gehänselt von den Nachbarn? Bitte? Und da wirst du nicht geneckt oder gehänselt von den Nachbarn? Es gibt immer wieder mal, wenn man wieder jemanden einzieht oder so, die finden, aber die gewöhnen sich sehr schnell, ja, daran. Es gibt also, ja, da überhaupt keine Probleme. Hast du darüber nachgedacht, wenn das jetzt wirklich so in die Richtung großes Problem sich entwickelt, ja, dass du eine psychologische, eine professionelle Hilfe aufsuchst? Hatte ich mir auch schon mal überlegt. Ich habe schon mal eine psychologische Hilfe mitgemacht. Also nur das Problem ist dann irgendwo daran gescheitert, dass der Knabe anfing, du nimm den Stock da und jetzt hau mal bitte in das Kopfkissen da kräftig rein und bau mal deinen Stress da ab. Mhm. Also da habe ich dann gesagt, also wer von uns beiden ist bescheuert, du oder ich? Hast du vielleicht dann hast du den nicht nur vielleicht, sondern mit Sicherheit den Falschen erwischt. Ich glaube, in dem Moment, ich glaube, das ist ein Warnsignal. In dem Moment, wo man darunter leidet, sollte man sich Hilfe suchen, ja, und auch sich mühen, einen guten Ansprechpartner zu finden. Ja. Ich würde gerne einen Versuch unternehmen, dass wir dir ein bisschen behilflich sind dabei. Ja. Du weißt, dass ich immer einen Psychologen im Hintergrund habe. Ja. Das ist der Johannes heute Nacht. Und ich würde gerne, dass du noch ein paar Worte mit ihm redest und er dir vielleicht die eine oder andere Adresse, sofern vorhanden, dir geben kann. Hätte ich kein Problem damit. Ja, dann machen wir das so. Du legst bitte auf. Mhm. Und wir, das heißt Johannes, ruft dich an. Alles klar. Und ich würde mich freuen, wenn wir dir helfen könnten. Jo, das wäre sehr lieb. Alles Gute, Stefan. Jo, danke. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Hier ist der Radio 1 Live. Und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Freie Themen nach. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Ganz egal, über was. Die nächste Anruferin ist Bianca. Und Bianca ist 21 Jahre alt. Grüße dich. Ja, guten Tag. Hier ist Bianca. Hallo, Bianca. Ja, Dein Thema? Mein Thema ist, ich bin von meinem Mann getrennt. Mhm. So. Seit wann? Seit Sonntag. Ach, seit Sonntag, ganz frisch noch. Ja. Mhm. Wie lange wart ihr, seid ihr verheiratet? 3 Jahre. Schon? Ja. Junge Ehe. Und 7 Jahre zusammen. 7 Jahre zusammen? Ja. Du bist 21 Jahre alt? Ja. Und das ist dein erster Freund, dein erster Mann gewesen? Ja. Mhm. Und dann schon so früh geheiratet? Ja, mit 18 Jahren. Kurze Frage vorweg, bevor wir jetzt zu der aktuellen Problematik kommen. Warum so früh geheiratet? Ich weiß es nicht. Ich habe gedacht, ich kenne ihn lang genug. Hm. Na gut, jetzt scheint es aber irgendwas Gravierendes zu geben bei euch. Oder ein großes Problem. Ihr seid getrennt seit Sonntag. Was ist da genau passiert? Er ist fremdgegangen. Er ist ein halbes Jahr fremdgegangen und ich wusste nichts davon. Mhm. Und er, sag ich mal, hat mich mit allem betrogen. Ob es mit Geld war, ob es mit sonst was war. Mhm. Er hat gelogen, dass die Balken sich biegen. Mhm. Er hat immer gesagt, er geht arbeiten, da ist er nach ihr gefahren. Also es gab eine feste Frau, mit der er fremdgegangen ist. Also nicht, ja, mehrere. Es gab eine feste Freundin, ja, nebenher. Mhm. Und die habe ich am Sonntag kennengelernt. Wie hat sich das genau ergeben, dass du das dann erfahren hast auch? Durch meinen Vater. Mein Vater hat einen Bekannten, der lebt in dem Ort, wo das passiert ist. Mhm. Und da sind wir abends hingefahren, da stand das Auto da. Mhm. Und da bin ich total ausgerastet, hab rumgeschrien, hab rumgebrüllt, auf die Klingeln gedrückt, bis dass er unten war. Mhm. Ja, und da sind mir die Sicherungen durchgebrannt. Da habe ich so geschrien und getobt und wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Ja. Und das Schlimmste ist an der ganzen Sache, ich liebe ihn über alles. Wie hat er denn dann reagiert? Er kam runter, du bist völlig ausgeflippt. Wie hat sich das dann weiterentwickelt auf der Straße? Ja, er hat gesagt, wir haben uns gezankt und gestritten. Da hat er gesagt, habe ich gesagt, entweder kommst du mit zu mir oder bleibst hier. Mhm. Da hat er gesagt, ich habe mich entschieden, ich bleib hier. So, und an allem Heckmeck bin ich gefahren, mhm, hab geheult wie ein Schlosshund. Ja. Ich komme heute noch nicht damit klar. Ja. Na gut, das ist ja noch ganz frisch alles. Ja, ich habe keinen Hunger, nichts mehr. Mhm. Ich mag auch nicht mehr, weil für mich hat das Leben in der Hinsicht dann keinen Sinn. Mhm. Weil 7 Jahre ist eine lange Zeit. 7 Jahre ist eine lange Zeit. Aber du bist noch verdammt jung, Bianca. 21 Jahre. Ja, ich habe aber auch noch ein Problem. Nämlich? Ich habe nur einen Arm. Ich habe mit 16 Jahren einen Arm amputiert gekriegt. Mhm. Wie kam das? Warum? Ich habe eine erbische Lähmung gehabt und da war der Arm total unter Alter am Stehen und dann musste der amputiert werden. Was war das für eine Lähmung? Ja. Was für eine Lähmung? Unterarmlähmung. Aha. Das ist bei der Geburt passiert. Ja. Und ich sag mal so. Und da, mal, da stand der Arm unter Eiter? Ja, ich habe Knochenfraß gehabt. Ach so, so. Und dann ist er da amputiert worden? Ja. Mhm. Jetzt sag mir mal, du hast gerade erzählt, dass er dich nicht nur mit dieser Frau betrogen hat, sondern auch finanziell Geld und so. Was? Er hat, sag ich mal, er hat immer gesagt gehabt, er hätte Geld und was nicht noch alles am Konto. Und ich hatte keine Konto vor, sag ich mal, Bemächtigungen irgendwie. Mhm. So, und da habe ich mich auch nie drum gekümmert. Ich habe immer gedacht, lass ihn mal machen, lass ihn mal machen. Das ist schon ein Fehler, ne? Ja. So konnte man gleichberechtigt regeln alles. Ja, er wollte das aber auch nicht. Naja. So, und das habe ich auch alles mit mir gefallen lassen in einer Hinsicht. Mhm. So, und dann kam der Tag, dann kam ich immer näher, dann hat er keine Mieten bezahlt gehabt. Das habe ich jetzt alles rausgekriegt. Mhm. Dann wurden unsere Möbel gefändet. Ach du lieber Gott, so weit ging es schon. Ja. Sind da Schulden auch irgendwie? Ja. Wie viel? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht. Nein. Jetzt bist du seit Sonntag alleine bei euch in der Wohnung? Nein, bei meinen Eltern. Bei den Eltern. Warum nicht in der Wohnung? Wir hatten eine Wohnung gemietet, wir waren die gerade am Renovieren. Mhm. Da ist das passiert. Ach so, ach so. Und wo habt ihr vorher gewohnt? Auch bei meinen Eltern, weil ja wir aus der Wohnung geschmissen worden sind und da sind die Möbel ja bei gefändet worden. Ach so, also arge Turbulenzen. Ja. Und ihr solltet jetzt in eine neue Wohnung und jetzt ist alles aufgeflogen. Ja, genau. Habt ihr Kinder? Nein, ich habe erst im Januar ein Kind verloren. Ja, ja. Ist dir denn so in der letzten Zeit auch so bei ihm was aufgefallen? Ist ja. Er unfreundlicher, distanzierter gewesen? Das kann ich nicht sagen. Er hatte nur eine Art an sich auf einmal. Er hat immer Doppelschichten angeblich machen müssen. Mhm. So, das waren manchmal zwei, manchmal drei. Mhm. Und da habe ich immer zu ihm gesagt, du machst damit unsere Ehe kaputt. Ja, weil keine Zeit mehr für euch da. Es war gar keine Zeit. Wir haben, wenn wir uns zwei Stunden am Tag gesehen haben, war das viel. Mhm. Er hat auf Deutsch gesagt, bald jeder sein Leben gefunden, nur ich nicht. Mhm. Bist du denn auch berufstätig? Nein. Ja. Ich war Hausfrau. Mhm. Ich habe zwar gearbeitet eine ganze Zeit lang, aber durch den Arm durfte ich nicht mehr arbeiten. Verstehe, ja. Also, auffällig war, dass er kaum zu Hause war. Stimmte das denn mit den Doppelschichten oder war er dann immer bei der Frau? Nein, er war immer bei der immer Frau. Immer bei der Frau. Mhm. Ich weiß bis heute noch nicht, ob er überhaupt arbeitet. Mhm. Die letzte Zeit, während das lief mit der Frau, habt ihr auch noch miteinander geschlafen zum Beispiel? Ja, einen Tag vorher. Einen Tag vorher. Und wie war das? Anders. Also nicht nur das eine Mal da einen Tag vorher, sondern auch so die letzten Wochen. War das immer anders für dich? Immer anders. Was heißt anders? Er hat sich abgewandt. Also distanziert, das war nicht mehr so innig. Und genau. Aber da muss dir doch auch schon ein bisschen was komisch vorgekommen sein, ne? Ja, aber wenn du ihn darauf angesprochen hast, da hat er alles abgestritten. Und er hat mir manchmal das Leben zur Hölle gemacht. Das heißt, er hat Streit vom Zaun gebrochen. Ja. Und schlechte Stimmung verbreitet. Hat er dich auch geschlagen? Nein. Das hat er nicht getan. Nein. So, Sonntag ist es passiert. Sonntag ist alles aufgeflogen, dass er eine andere hat. Großer Streit auf der Straße und er hat gesagt, ich bleibe hier bei der Frau und komme nicht mehr mit zu dir. Ja, und jetzt fängt er an, er wird zurückkommen und sag ich mal, aber ich habe Angst, dass er es immer wieder macht. Ach, er will jetzt doch zurückkommen? Er will zurückkommen. Das heißt, ihr habt doch Kontakt jetzt die Woche miteinander gehabt? Ja. Wie denn? Telefonisch und einmal, wo wir uns gesehen haben. Aha. Was hat er da genau gesagt? Hat er gesagt, es tut mir leid, ich bereue es? Oder wie war er? Er hat gesagt, er hätte einen Fehler gemacht gehabt. Mhm. Und dass er zurückkommen würde. Mhm. Und da habe ich gesagt, wir haben ja keine Wohnung jetzt im Moment, weil ich die ja kündigen muss. Mhm. Weil ich ja die Miete nicht bezahlen kann. Ich habe ja kein Geld. Ja. Und da sagte er, ja, dann such eine Wohnung und dann komme ich. Aber er bleibt so lange bei der anderen Frau. Und warum sucht er nicht die Wohnung? Warum kümmert er sich nicht um die neue Wohnung? Ja, er hat sich jetzt ein Zimmer gesucht in Stolberg. Also wo er ist. Da hat er sich ein Zimmer gesucht. Also ist ja seltsam. Er sagt, er will zu dir zurück, überlässt dir aber alle organisatorischen Sachen und möchte sich dann in das Nest setzen, was du unter großen Schwierigkeiten irgendwie organisiert hast. Ja. Da stimmt doch was nicht. Das ist das. Und du misstraust dem Ganzen auch. Und du glaubst ihm einfach nicht und hast Sorge, dass er vielleicht dann doch wieder zurück will. Ich sag mal so, Domian, er redet ja auch mit anderen, sag ich mal. Und er tut, sag ich mal, mir sehr viel weh, wenn ich mit ihm sprechen tue und alles. Ich muss jedes Mal heulen und ich komme damit sehr, sehr schlecht klar. Ich habe wohl viele, die wo hinter mir stehen, das muss ich sagen. Inwiefern tut er dir weh? Was sagt er? Ja, einmal will er zurückkommen, dann will er nicht zurückkommen, dann ist er sich nicht einig, dann höre ich wieder von anderen. Pass auf, Bianca, was ja wirklich schon der Hammer ist, dass du das organisieren sollst und währenddessen bleibt er oder so lange will er bei der anderen Frau bleiben. Ja, deswegen, das habe ich mir auch gesagt und da hat er gesagt, ja, er hat jetzt ein Zimmer ab dem 15. Mhm. und dann wird er da leben. Dann habe ich gesagt, das ist schön, das kann ich nämlich nicht kontrollieren. So. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen. Das Ganze ist ja noch relativ frisch. Ja. Du hast allen Grund, sauer zu sein und erstmal zurückzugehen von ihm. Das versteht jeder und das ist auch richtig so. Ich würde mich an deiner Stelle auf keinen Fall jetzt darauf einlassen, schon wieder schnell zusammen und Wohnung. Jetzt lass erstmal ein bisschen Zeit vergehen, damit der sich bewähren kann. Der soll jetzt mal beweisen, der soll wirklich mal beweisen, dass er dich noch lieb hat und dass er mit dir was zusammen machen will weiter. Ja, Domian, das ist das ja, das sagen viele, sag ich mal. Mhm. Aber wenn du mit dem Herzen da nicht mit klarkommst, sag ich mal, ich komme damit so schlecht klar. Mhm. Ich esse nichts mehr, ich habe keinen Hunger mehr. Aber Bianca, was ist denn die Alternative? Die Alternative ist, dass du vielleicht noch mehr verletzt wirst oder noch trauriger wirst oder dich noch mehr verarschen lässt von ihm. Es sind ja schon viele schlimme Sachen passiert. Eigentlich ist es ja gut, dass du im Moment bei deinen Eltern leben kannst, wohnen kannst. Ja, kann ich aber nicht lange. Kannst du nicht lange? Vom Sozialamt her, da muss ich mir eine Wohnung suchen. Mhm. Gut, dann wäre das aber immer noch ein Weg, erstmal alleine eine Unterkunft, eine Wohnung zu suchen und zu finden, als mit ihm zusammen. Ja. Und ich würde auch sagen, wenn er das wirklich ernst meint, dann geht mal zusammen zu einer Eheberatung. Dass da ein anderer Mensch noch bei ist, ein neutraler Mensch, der euch ein bisschen da auch koordiniert und mit euch dann zusammen redet. Ich wüsste noch nicht mal mehr, wo das hier in der Nähe gibt. Werden wir dir gleich behelfen. Mhm. Also mein Rat ist wirklich, dass du, wenn das auch so weh tut, ich glaube, ich kann das verstehen, wenn du seit 7 Jahren mit ihm zusammen bist, du bist 21 Jahre alt, da ist so viel gewachsen und so viel Vertrautheit, dass du jetzt völlig durch den Wind bist. Aber ich rate dir wirklich, dass du dich jetzt am Riemen reißen solltest und wirklich ein paar Schritte zurück. Mhm. Du bist sehr verletzt worden und er hat schlimme Sachen mit dir gemacht. Lass dich jetzt nicht gleich wieder benutzen für seine neuen Ideen, für seine neuen Gelüste oder Bequemlichkeiten, was auch immer ihn treibt. Ja, viele haben auch zu mir gesagt, ich soll ein eigenes Leben wieder aufbauen. Ja, finde ich auch gar nicht so schlecht. Nur, ich sag mal so, mit einem Arm ist das gar nicht so einfach. Glaube ich. Habe ich auch Respekt vor. Aber ich glaube, dass es trotzdem geht. Es gibt so viele Menschen mit noch schlimmeren Handicaps, die ganz toll ihr Leben meistern. Und die schaffen das auch. Ja, das stimmt. So, Bianca, jetzt legst du bitte auf. Ja? Und mein Psychologe, der Johannes, ruft dich nochmal an wegen einer Adresse und er kann ja sicher auch noch ein paar Worte generell mit dir reden. Ja, ist in Ordnung. Ja, alles Gute von Herzen. Danke. Auf Wiedersehen. Tschüss, Domian. Dankeschön. Tschüss. Elis, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Hallo Elis. Was ist dein Thema? Und zwar, es geht darum, ich habe mich verliebt. Oh Elis, das ist eine ganz schlechte Leitung. Jetzt musst du bitte erstmal den Fernseher oder das Radio ganz leise schalten. Okay. Schon besser. Sonst habe ich immer so ein Echo im Hintergrund. Okay. Elis hat sich also verliebt. Mhm. In wen? Ich kenne ihn, also ich habe ihn noch nie gesehen. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung, um verliebt zu sein. Stimmt, ne? Also, es geht darum, ich bin in Bayern. Ja. Und er ist in München. Ja, das ist doch schon mal ganz gut. Er ist in Bayern und du bist in München. Nein, Entschuldigung, ich hab mich jetzt vertan, in Dortmund. Ach so. Also eine, du bist in München? Ja, ich bin in München, in der Nähe von München. In München, er ist in Dortmund. Genau. Mhm. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Durch den Chat. Ich hab's mir schon gedacht. Ja, und jetzt haben wir halt seit 2 Wochen Kontakt. Ja. Mehr sogar als 2 Wochen. Ja. Und er sagt zwar auch, dass er sich in mich verliebt hat, in meine Stimme und... Ah, also Kontakt heißt, ihr telefoniert auch miteinander. Ja, klar. Es geht nicht nur über Chat. Mhm. Okay. Und er will ein Foto von mir. Bitte? Er will ein Foto von mir. Ja. Und, ist doch ein schöner Plan. Du solltest auch eins von ihm verlangen. Ja, schon, aber ich traue mich, ihm keins zu schicken. Warum nicht? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie Panik davor, obwohl ich auch nicht so schlecht ausschaue, aber ich habe einfach Panik davor. Also du bist jetzt nicht zu selbstkritisch mit dir, dass du sagst, ach, ich bin da ein bisschen zu dick oder da hängt irgendwas oder die... Nein, auf gar keinen Fall. Beschreib dich doch mal so ganz grob. Wie schwer bist du? Ich bin um 60. Um 60 Kilo? Ja. Ja, wie groß? 65. Nein, was ist die Leitung schlecht? 65 Kilo? Ja. Ja. Welche Haarfarbe? Schwarz. Nein, das waren 60 Kilo und 1,65 Meter groß, ne? So war's. Genau. Schwarze Haare, Augenfarbe? Grün-braun. Ja. Ja, und sonst alles dran und auch alles relativ normal bis schön. Ja. Ja, du hast Angst, dass du ihm nicht gefallen könntest. Ja, weil ich habe schon mal so eine schlechte Erfahrung gemacht. Ja. Hast du dich denn ihm beschrieben? Ich meine, wenn man... Ja, wenn, klar. Das schon. Ja, klar. Und warst auch ehrlich? Ja, klar war ich ehrlich. Hast du ihm das so gesagt? Bei solchen Themen bin ich schon ehrlich. Das ist gut. Hast du ihm das genauso gesagt wie mir gerade? Genau. Mhm. Und wie hat er reagiert? Hat er wohlwollend reagiert und hat gesagt, oh, klingt doch nett. Hallo? Ja? Ja, wie hat er darauf reagiert? Ganz normal, er so, ja, nicht schlecht und ja, jetzt lass uns mal so telefonieren und dann können wir uns mal Bilder schicken. Mhm. Also Elis, lange Rede, kurzer Sinn, natürlich musst du das Bild schicken. Ja, schon, aber ich trau mich nicht. Es muss ja irgendwie weitergehen. Wenn ja, du dich klar jetzt, muss weitergehen, ne, also, ich hab's jetzt schon verschoben. So, wenn du dich jetzt nicht traust, dann siehst du den nie und dann kannst du dir die ganze Sache von der Backe kratzen. Ja, ist mir auch klar. Also, weg mit dem Foto, so schnell wie möglich, such das Schönste raus, was du hast. Und dann besteht die Chance, dass er sagt, oh, die gefällt mir und die möchte ich jetzt wirklich sehen. Wenn du jetzt nie ein Foto schickst, dann wird die ganze Sache einschlafen irgendwann. Das ist mir auch klar, also, aber das will ich halt nicht, dass die Sache einschläft. Also, was bleibt zu tun? Ja, Fotos schicken. Na also, ganz aber schnell. Aber ich trau mich auf irgendeiner Art und Weise nicht. Ich will das gar nicht hören mit dem, ich trau mich nicht. Wenn man sich nicht traut, dann muss man dagegen angehen. Punkt, aus, basta. Okay. Ja, ich habe auch mit meinen Freundinnen schon darüber geredet, ja, sie ist ja schick halt. Ja. Ich trau mich nicht. Ja. Also, das können wir jetzt noch zehnmal. Wenn du das nicht machst, dann machen wir das für dich. Das können wir jetzt noch zehnmal sagen, ich trau mich nicht, dadurch wird die Situation nicht besser. Das muss man dann tun. Und dann gucken, was raus wird. Ja. So, das machst du, versprichst es mir, dass du es am Wochenende wegschickst, das Foto? Ja, okay. Und du versuchst nochmal durchzukommen und erzählst mir, was draus geworden ist. Okay? Okay. Alles Gute, toi, toi, toi. Dankeschön. Tschüss, Elis. Tschüss. Die traut sich nicht. Mann. Franz, hallo. 32 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Franz. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, meine Freundin betrügt mich. Deine Freundin? Ja. Ja. Wie lange seid ihr zusammen schon? Wir sind zusammen 1 Jahr und 3 Monate. Mhm. Und wie hast du das jetzt rausbekommen, dass sie dich betrügt? Das hat damit angefangen, wir haben noch einen Nebenjob in der Pizzeria. Mhm. Und da kam einer an, der arbeitete auch mit dem Motorrad und so. Mhm. Und da ist sie sofort auf das Motorrad abgeflogen, sag ich mal. Und hat mich dann immer gefragt, ob ich mal am Wochenende mit ihm eine Runde drehen kann und so. Mhm. So, ja, mach doch. Mhm. Und dann fing es auf einmal an, jedes Wochenende. Mhm. Und auch in der Woche. Mhm. Und jedes Wochenende eine Runde drehen. In der Woche eine Runde drehen, da wird natürlich ein gesunder Mann misstrauisch. Ganz genau. Ja. So, also ja, mit dem ist dann, hat sich was angebandelt. Ganz genau. Ja. Und hat sie dir das dann auch irgendwann gestanden oder musstest du sie darauf ansprechen? Und ich musste sie darauf ansprechen. Aber sie hat es jetzt zugegeben. Sie hat es zugegeben, ja. Mhm. Nach knapp vier Wochen. Mhm. Also läuft das auch einige Wochen schon? Ja. Ja. Auch da, wo es so schön war im Sommer, die Sommertage und so, da war sie auch mit ihm am Badesee und so. Mhm. Wir wollen gar nicht uns ausmalen, was da noch weiter passiert ist im Badesee. Ja, und hat mich da halt links liegen, aber hat mich da auch mittags, wo ich von der Arbeit kam, hat mich da hingestellt, hat mich da hingekommen und hat sie mich da links liegen lassen wie Luft. Wie, die hat dich da hingestellt? Obwohl ja, sie mit dem anderen Typ da war? Ganz genau. Krass, und krass. Sie hat gesagt, ich freue mich, wenn du kommst und so. Bitte, komm doch. Ich sage, okay, ich komme, fahre ihn nach Hause, hol Sachen. Okay, der Fall ist jetzt klar. Bin da hingekommen und dann hat sie mich da links liegen lassen, die Luft. Ja. Nun weißt du das. Es liegt alles offen. Wie hast du denn darauf jetzt reagiert? Bist du nicht stinksauer und hast den großen Terz gemacht? Erstens bin ich sauer. Mhm. Zweitens bin ich mit meinen Nerven am Ende. Ich weiß nicht mal, wo ich teilweise was vorne und hinten ist. Mhm. Bei der Arbeit geht alles drunter und drüber. Das, was sonst eigentlich alles gut geklappt hat, das geht jetzt nicht mehr. Gut, du hast ja mit ihr diskutiert, mit ihr gesprochen darüber. Wie stellt sie sich denn jetzt zu dem Problem? Was sagt sie denn? Sie liebt beide. Sie liebt mich und sie liebt ihn. Du kannst nicht beide lieben. Sag ich, entweder liebst du mich oder du liebst ihn. Na, sie kann es vielleicht schon. Es ist nur die Frage, ob du damit zurechtkommst und ob der andere damit zurechtkommt. Ich komme ja nicht mit zurecht. Der Hammer ist ja noch von ihr, sie möchte auch eine Dreierbeziehung haben, dass zwei Männer im Spiel sind. Was sagt denn der andere Typ dazu? Der andere Typ sagt, er hält sich da ganz raus. Na, auf Dauer würde der das wahrscheinlich auch nicht mitmachen. Ja. So, also ihre Position ist, sie möchte von beiden Männern verwöhnt werden, sie möchte zwei Beziehungen quasi haben. Sie möchte von beiden Männern verwöhnt sein. Und du auch, dass beide Männer dabei sind. Also so auch ganz direkt dann. Ganz genau. Ist für dich nicht dein Ding? Nee. Du möchtest weder, dass ihr einen flotten Dreier im Bett habt, um es mal klar auszurücken, und du möchtest aber auch nicht, dass sie nebenher noch eine Beziehung zu einem anderen Mann hat. Ganz genau. So, ist der Fall klar. Musst du sie vor die Alternative stellen? Was gibt's zu reden? Da musst du sie vor die Alternative stellen. Hier, ich kann damit nicht leben. Entscheide dich für den Mofa-Fahrer, für den Motorradfahrer oder für mich. Aber der ist 46, ne? Das ist das andere Problem bei ihr. Wieso ist das ein Problem? Also sag ich mal, das ist das Doppelte fast von mir. Du bist 32. Ich bin 32. Ja, wo liegt das Problem, dass er 46 ist? Ja. Angeblich, also die meisten sagen dazu, sie hat fast einen Vaterschaftskomplex. Nee, das ist ja jetzt völlig egal. Das soll dich nicht interessieren. Wenn sie sich nur mal in den verliebt hat, hat sie sich in den verliebt. Ob der nun 23 oder 57 ist, das ist völlig egal. Du musst es entscheiden. Du musst es für dich entscheiden, was du kannst. Und das musst du ihr sagen. Also sie macht mich zur Zeit, so wie es ist, macht sie mich nervlich kaputt. Ja. Franz, da musst du eine Entscheidung fällen. Da musst du zu ihr sagen, Mädchen, ich kann das nicht. Und wenn sie sagt, ich will es auch, dann musst du sagen, ich kann es nicht, dann müssen wir uns trennen. Du, was willst du sonst tun? Ja, besser, ne? Dann lieber einen Schlussstrich ziehen. Ja, und dann wird sie sich auch klar entscheiden und sie wird sehen, dass es eben nicht geht. Natürlich ist das für sie eine luxuriöse Situation, da zwei Männer, zwei Jungs zu haben. Aber wenn der eine das nicht mitmachen will, dann muss sie halt sagen, okay, ich gehe zu dem oder ich gehe zu dem. Schmerzhaft ist es, für irgendeinen ist es immer schmerzhaft in der Dreierkonstellation. Du bist am Zug, du musst dich entscheiden, du musst das sagen. Alles Gute, gutes Gelingen dabei, Franz. Ja. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, ciao. Tschüss. 1.34 Uhr und 24 Sekunden, kleine Pause. Auf die Sekunde, 1.35 Uhr, hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Wir haben eine freie Themennacht, wie immer, in der Nacht von Freitag auf Samstag. Und freie Themennacht heißt, das hier ist eine Live-Sendung, das heißt, ihr könnt hier anrufen und wir können uns direkt unterhalten im Radio, bei 1 Live hier und im WDR Fernsehen, über jedes Thema, das euch interessiert. Das kann etwas ganz Privates sein, wie wir es gerade gehört haben, das können aber auch allgemeine Themen sein, politische Themen. Was auch immer. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Sina begrüße ich herzlich und die ist 24 Jahre alt. Ja, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Sina. Ja. Weswegen hast du angerufen? Ich habe angerufen, weil ich gestern eine Sendung gesehen habe zu den Sexkonflikten. Genau, das war das Thema. Ja. Und ich bin halt vor 8 Jahren vergewaltigt worden. Und hab das ziemlich lange verdrängt. Also ich bin durch die Vergewaltigung auch schwanger geworden, habe das Kind abgetrieben, habe das ganz, ganz lange verdrängt, habe dann irgendwann was mit einer Frau angefangen, eine Beziehung, die auch ziemlich lange gehalten hat. Ja, das heißt, ich frage mir dazwischen, du hast damals keine Psychotherapie gemacht, keine professionelle Hilfe gesucht? Nein, damals noch nicht. Ja. Mhm. Also ich habe es überhaupt keiner Menschenseele erzählt. Ja. Und das ist jetzt mit der Frau, das ist jetzt letztes Jahr auseinandergegangen. Mhm. Und also weil ich empfinde mich auch nicht als lesbisch, weil ich stehe eigentlich nicht auf Frauen, sondern wollte eigentlich immer einen Mann haben, aber das ging irgendwie nicht, nicht mehr. Mhm. Und ja, seit letztem Jahr bin ich jetzt irgendwie auf der Suche nach einem Mann und habe auch schon mehrmals was mit Männern angefangen. Mhm. Mein Problem dabei ist immer, dass ich entweder jemanden irgendwo in der Disco kennenlerne, ich aber immer an solche Typen gerate, denen es egal ist, ob ich sage, ich möchte oder ich möchte nicht. Mhm. Und bei mir irgendwann auch diese Klappe fällt. Und also, wenn die anfangen, mich zu küssen und ich sage, nein, ich möchte das nicht, und sie dann immer weitergehen, fällt bei mir irgendwann eine Klappe und ich denke, okay, ich lasse es jetzt über mich ergehen und dann habe ich es hinter mir. Ach so, so reagierst du dann. Du gehst dann nicht weg von denen, sondern du lässt es über dich ergehen. Ja, in dem Moment ja. Und hinterher gehe ich dann, also hinterher Dann die Leitung. Ja, aber du hast dann gar nichts davon, das ist für dich schlimm. Ja, das ist für mich ganz grauenvoll. Mhm. Und ich habe jetzt, also ich habe jetzt seit 4 Wochen einen Freund, bei dem ich bis jetzt am weitesten gekommen bin, weil sonst, wie gesagt, war das immer so 1-2 Mal Treffen und ja, dann wollten die halt immer schon mehr, also irgendwie merkt man das dann wohl, wenn man sich nicht so wirklich durchsetzen kann. Mhm. Und mit diesem neuen Freund, der geht etwas behutsamer mit dir um und respektiert auch, dass du erstmal vorsichtig bist. Ja, also der hatte mir gleich, also den habe ich auch im Chat kennengelernt. Mhm. Und der hatte mir dann auch gleich ziemlich offen, als wir die ersten Male telefoniert haben, erzählt, dass er auch mal von einem Mann vor einigen Jahren vergewaltigt worden ist. Mhm. Und deswegen konnte ich ihm das dann auch erzählen. Was ja schon mal gut ist. Ja. Wenn man das direkt am Anfang so erzählen kann und vor allen Dingen jemandem, der das auch wirklich nachempfinden kann, was das bedeutet. Ja. Ja. Das hat mir auch schon mal sehr geholfen, dass ich schon mal diese erste Hürde schon mal überwinden konnte. Aber das ist doch schon mal ganz gut. Ist das denn für dich jetzt so eine Erfahrung im Moment, dass du sagst, eigentlich entwickelt sich das positiv und ich bin ganz zufrieden? Oder gibt es da doch schon Probleme jetzt auch? Ja, das ist bei mir immer so ein Problem. Also von meinem Kopf her denke ich, das ist das Ideale, was ich mir eigentlich gewünscht habe und was Besseres kann ich nicht finden, weil er halt so viel Verständnis hat. Mhm. Auf der anderen Seite von meinen Gefühlen bin ich immer so im Zwiespalt. Also weil wir hatten auch schon Sex. Und da passiert es mir dann halt, dass ich mittendrin nicht mehr kann. Mhm. Und es mich einfach alles nur anwidert und anekelt. Mhm. Und aber es hat ja diesmal den großen Vorteil, dass er das versteht, warum das so ist. Ja, ja, das Problem ist dann dabei nur, dass ich es nicht immer gleich sagen kann. Mhm. Also weil auch hier noch dann bei mir diese Klappe fällt und ich denke, okay, ich mache jetzt noch weiter, bis er jetzt ach fertig so, ist. Ach so. Mhm. Und es mir dann dabei ziemlich schlecht geht. Mhm. Und wenn ich dann, also er einmal hat das dann halt auch gemerkt, dass mit mir irgendwas nicht stimmt und meinte, ja, was ist, erinnert dich das jetzt zu sehr? Und also dein Problem ist, dass du einfach zu in der aktuellen Situation dann nicht Nein sagen kannst. Ja. Nicht aufhören kannst, dass du weitermachst und dadurch verschlimmert sich alles für dich und du wirst ganz verkrampft und es endet dann im Ekel wahrscheinlich. Ne? Ja. Ja. Wie ist das denn mit diesem Mann? Abgesehen davon, dass ihr euch in dieser negativen Grunderfahrung sehr identifizieren könnt miteinander, magst du ihn auch? Bist du gar verliebt in ihn? Ja, das weiß ich auch nicht so ganz genau. Ist es ein netter Kerl? Es ist ein super netter Kerl. Gefällt er dir äußerlich auch? Ja, aber es kribbelt nicht. Mhm. Und ich weiß nicht, ob halt diese ganzen Gefühle, dass ich immer diese Sperre noch habe, ich bin auch sehr misstrauisch Menschen gegenüber, und dass ich einfach Angst habe, mich fallen zu lassen. Und dass ich. Was ja auch völlig normal irgendwie ist. Wenn du so etwas Schlimmes erlebt hast, das war vor 8 Jahren, sagst du. Ja. Ich vermute mal, dass es seit 8 Jahren bei dir nicht gekribbelt hat im Sinne von Verliebtsein. Ja. Stimmt, ne? Und bei der Frau auch nicht. Also es war schon, also ich habe sie schon geliebt, aber ich glaube nicht so in dem Sinne, wie man einen Partner eigentlich lieben sollte. Weil es war eigentlich eher dieses, ich wollte jemanden haben und sie war da und war in mich verliebt und irgendwie war das so eine Zweckgemeinschaft. Sina, ich würde gerne mal ganz kurz einen Rückblick machen und 8 Jahre zurückgehen. Mhm. Was ist da genau passiert? Wie ist diese Vergewaltigung passiert? Das war bei meinem, also in meinem Abschlussjahr von der Schule. Mhm. Da warst du 16? Da war ich 16, ja. Also ich habe Realschule gemacht. Mhm. Und wir hatten dann Abschlusszelten, nur von den Schülern aus. an einem See bei uns im Ort oder einen Ort weiter. Mhm. Und ja, ich war da nicht so wirklich drin in dieser Klassengemeinschaft. Ich, ja, weiß ich nicht, hatte ich irgendwie Probleme da und wollte dann auch eher gehen. Also alle anderen waren schon ziemlich betrunken und bekifft und wie man da in der Phase nicht so ist. Und ja, wollte dann gehen und war schon ein Stückchen weg. Also man musste da ziemlich weit gehen, bis man irgendwie an eine Straße gekommen ist. Mhm. Und dann sind mir halt drei Jungs aus meiner Klasse gefolgt. Mhm. Und ja, haben mich dann halt an die Seite gezerrt. Einer hat Schmiere gestanden, einer hat mich festgehalten und der andere hat sich vergnügt sozusagen. Und ging das reihum? Haben alle drei dich vergewaltigt? Nicht alle drei, nein, zwei. Zwei. Mhm. Ja. Das waren Jungs, das ist ja auch sehr schlimm. Jungs aus deiner Klasse, die du eigentlich kanntest und mit denen. Ja, also zwei von denen, also einen von denen kannte ich schon vom Kindergarten an und einen halt seit der Grundschule und der andere, den kannte ich noch nicht so lange, aber es war schon ziemlich Vertrauensbruch. Während der Vergewaltigung haben sie dich auch bedroht? Hast du Angst gehabt, dass die dir irgendwas antun, wenn du vielleicht schreien würdest oder so? War da auch Todesangst mit dabei? Also sie haben mich ziemlich beschimpft und haben mir natürlich auch gedroht, dass ich nichts sagen darf. Mhm. Aber Todesangst hatte ich eigentlich nicht. Also ich habe mir hinterher gewünscht, tot zu sein. Aber das konnte ich mir eigentlich nicht vorstellen. Als das Martyrium vorbei war? Da warst du da draußen irgendwo am Wegesrand. Und dann, was hast du gemacht? Ich weiß eigentlich gar nicht mehr genau, wie ich nach Hause gekommen bin. Also ich war völlig neben der Spur, bin irgendwie gelaufen, ein paar Kilometer. Meine Eltern haben zum Glück schon geschlafen. Ich bin dann rein und habe erstmal mich ausgezogen, Ewigkeiten unter die Dusche gestellt und war ziemlich neben der Spur einfach, aber ich habe es irgendwie geschafft, dass es keiner gemerkt hat. Also du hast ihn nicht angezeigt, die Jungs? Nein. Mhm. Waren die besoffen? Also sie waren nicht so betrunken, dass sie nicht mehr wussten, was sie tun. Hast du die dann später, ja vermutlich ja, du hast die wieder gesehen, ne? Ja, ich musste ja noch drei, vier Wochen mit dem die Schule noch zu Ende machen. Wie hast du das ausgehalten? Ja, ich habe es absolut verdrängt. Also es war mir im Bewusstsein und ich habe auch jede Nacht Albträume, aber ich habe es einfach versucht, von meinen Gefühlen abzuspalten. Ich hatte es in meinem Kopf drin und habe diese Gefühle einfach neben mich gestellt. Wie oft du jetzt schon in unserem Gespräch gesagt hast, ich habe das alles weggedrückt, ich habe es alles verdrängt. Und das nicht nur damals am Anfang, sondern die ganzen letzten 8 Jahre. Ja. Du hast nie irgendeine Hilfe beansprucht, gesucht, gar nichts. Also ich habe jetzt dieses Jahr das allererste Mal mit jemandem darüber geredet, meinem besten Freund. Und also ich war schon in einer Therapie aus einem anderen Grund. Also es war letztendlich dieser Grund, aber das habe ich ja keinem erzählt. Also du hast es also in dieser Therapie auch nicht erzählt, was passiert ist? Nein, ich hatte es noch nicht erzählt. Ich habe halt ganz viele Symptome entwickelt. Also ich habe Bulimie, ich habe mir die Arme aufgeschnitten, ich habe weiß ich nicht was alles gemacht. Und bin deswegen in Behandlung gegangen, habe ihr aber nie den wahren Grund eigentlich gesagt. Und er hat mich halt dazu gebracht, dass ich es jetzt vor 2 Monaten dann angefangen habe zu erzählen in der Therapie. Ach so, du bist im Moment auch aktuell noch in dieser Therapie? Ja. Ach so, aber das ist doch gut. Ja, es ist sehr hart. Ja, es ist sehr hart, aber ich finde, das alles, was du jetzt erzählt hast, das sind doch alles Fortschritte. Fortschritte insofern, du hast einen Mann kennengelernt, mit dem du auch über diese Dinge sprechen kannst, in dem Sinne, dass er das sogar versteht. Du bist in einer Therapie und versuchst, all die Dinge jetzt aufzuarbeiten, was du in den 8 Jahren verdrängt hast. Ja. An Schmerz, an Verletzung, an Elend. Das sind doch alles sehr gute Zeichen und sehr gute Entwicklungen, finde ich. Ja. Und das ist doch auch eigentlich eine ganz gute Voraussetzung, dass du jetzt in dieser Therapie bist und dass das besprochen wird. Auch eine gute Voraussetzung für eure Beziehung, dass die sich vielleicht weiter intensivieren kann und normaler wird, gesünder wird. Mhm. Ja, wenn ich es denn zulassen kann. Also ich wünsche es mir halt, dass ich von meinem Kopf her, dass sich das noch an die Gefühle ankoppelt. Das ist halt diese Nachwirkung, dass ich meine Gefühle so weggedrängt habe. Ich hatte ja die ganze Zeit geglaubt, dass du noch überhaupt gar, dass du im Moment nicht in einer Therapie bist. Und hätte dich so sehr ermutigt, das zu tun. Ich, deshalb bin ich umso froher, dass du das jetzt tust und dass du schon so weit bist. Und ja, hat sehr lange gedauert, ja. Aber... Also ich finde es alles sehr, sehr gut, Sina, wirklich. Ja. Und wenn das auch eine sehr harte Zeit ist, was man erahnen kann, wie schwer das ist, das alles zu erzählen, das sich dazu öffnen und so weiter. Aber es geht voran. Ja, das stimmt. Und ich wollte auch nochmal an alle Frauen sagen, die vergewaltigt worden sind, dass selbst wenn sie es nicht der Polizei sagen, was ich gut nachvollziehen kann, weil ich das selber nicht geschafft habe, aber dass sie es irgendjemandem erzählen. Also selbst wenn es nur ein Freund ist, weil es hilft wirklich ungemein. Das finde ich einen sehr richtigen Rat, einen sehr richtigen, sehr klugen Rat. Ich bin guten Mutes, Sina, was deine Entwicklung anbelangt und wünsche dir von Herzen alles Gute, dass du in der Therapie vorankommst und dass ihr beide sorgsam miteinander umgeht, dein Freund und du. Und dass sich da vielleicht schon eine tolle Beziehung und Liebe entwickelt. Vielleicht braucht das eben auch alles seine Zeit, bis es auch mal kribbelt. Ja. Ja, vielleicht geht das bei dir alles irgendwie nur ein bisschen langsamer und es ist alles ein bisschen komplizierter. Aber ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Dankeschön. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Bernhard, guten Morgen. Bernhard aus Wittlich hier. Mensch, aus Wittlich. Ja, hallo Domian. Und 22 Jahre alt. Ja, 22 Jahre alt, genau. 22 Jahre jung, besser gesagt. Super jung. Ja. Mann. Und zwar, ich habe ein ganz großes Problem, ja. Mhm. Ich war letztens bei meiner Freundin, die wohnt in Mannheim, also doch etwas weiter weg. Also wie viele Kilometer sind das? Ja, so knapp 200 schätze ich mal. Mhm. Also ich bin bisher immer nur mit dem Zug hingefahren, nicht mit dem Auto. Mhm. Und ich war letztens bei ihr und habe dort ihr Tagebuch gefunden und ich habe das auch gelesen. Also ich weiß, das war, das war sehr unmoralisch von mir. Ja, ja. Aber ich habe dort sehr eindeutige Zeilen gefunden, dass sie mir offenbar fremd geht. Und zwar, also Moment mal, die war alleine, du warst alleine bei ihr in der Wohnung, sie war nicht da? Nein, also so einfach war es nicht, sie war einfach auf Toilette und in dem Zeitpunkt habe ich dann halt, ich habe es schon gewusst, wer ihr Tagebuch ist, habe das dort auch gefunden. Das heißt, du hast es nicht nur zufällig irgendwo liegen sehen, sondern ich hast es vorher schon mal gesehen und habe mir gedacht, dass es ihr Tagebuch ist. So, und du hast es dann gezielt gesucht? Nein. Ich habe, man muss das so sagen, ich hab bei ihr in der Wohnung aufgeräumt. Also ich selber bin ein sehr ordentlicher Mensch und habe bei ihr in der Wohnung ein bisschen aufgeräumt und habe dabei schon mal ihr Tagebuch gesehen. So. Ich habe dabei allerdings nicht reingeguckt. Und verstehe, aber als sie auf Toilette war, hast du es gezielt rausgeholt? Ja, sie war in der Dusche und ich habe mir das dann gekrallt und habe dann da mal reingelegt. Darauf wollte ich hinaus, dass du gezielt in das Schoss oder wo immer es lag, gegriffen hast und hast es genommen. Ja, ja, genau. Also ich das ist noch was anderes, als wenn es irgendwie so vielleicht offen irgendwo rumliegt. Ja, es lag auch mehr oder weniger zugänglich. Okay, okay. Du hast es auf jeden Fall genommen, hast es aufgeschlagen. Beziehungsweise sie hat keine eigene Wohnung, sie wohnt noch bei ihren Eltern. Egal. Du hast es genommen, hast es aufgeschlagen und hast drin gelesen. Mhm. Was man natürlich nie tun darf, weil es ein großer Vertrauensbruch ist. Ich weiß, das war auch ziemlich übel von mir. Okay, nur ist es passiert und du hast gelesen, dass da irgendein anderer Mann im Spiel ist. Ja, genau. Und zwar habe ich gesehen, dass sie sich mit einem anderen Mann getroffen hat. Und zwar in einer Zeit, wo sie zu mir gesagt hat, dass sie auf einem Lehrgang wäre. Also man muss dazu sagen, sie ist im, Einzelhandelskaufmann oder so. Wie sagt man da? Also ja, die Einzelheiten müssen wir gar nicht erklären. Also sie war auf einem Lehrgang. Einzelhandel tätig und geht da öfters mal auf Lehrgänge. Ja. Das hat sie mir auch öfters gesagt. Und offenbar war das halt zu einem Zeitpunkt, ich habe das Datum gelesen, wo sie mir gesagt hat, sie wäre auf einem Lehrgang gewesen. Da habe ich halt gesehen, dass sie sich mit einem anderen Mann... Wie lange seid ihr eigentlich zusammen schon? 3 Jahre mittlerweile. 3 Jahre. Ja. So, nun hast du das entdeckt. Also sogar etwas länger. Nun hast du das entdeckt in dem Tagebuch. Hast du sie damit konfrontiert mit dieser neuen Erkenntnis? Nein, ich hab ihr das noch nicht gesagt. Also ich habe mich noch nicht getraut, ihr das zu sagen. Wenn man dann sowas gelesen hat, dann ist man ja wahrscheinlich steht man unter Strom. Ja, ja. Hast du eben, noch versucht? Eben, also nein, lass mich fragen. Hast du dann noch weiter geblättert, um vielleicht noch andere Neuigkeiten rauszuholen? Nein. Ich habe nur eine einzige sehr markante Stelle gelesen, wo halt eben ein eindeutiger Vertrauensbruch vorlag. Also nur eine einzige Stelle. Also die besagte Stelle. Weiter wollte ich auch gar nicht wissen. Das hätte mich viel zu sehr aufgeregt. Hat sie denn auch etwas Konkreteres geschrieben, was da war, welche Gefühle sie für diesen Typ hat? Ja, das hatte sie auch geschrieben. Nämlich? Ja, und zwar, dass dieser Mann sie, ja, wie soll ich sagen, ich überlege gerade, wie sie es ganz genau wortwörtlich geschrieben hat. Ich glaube, dass er, ja, das war so ähnlich wie, dass er sie total verwirrt oder so, also gefühlsmäßig, meine ich. Ist denn da was abgegangen zwischen den beiden? Das konnte ich jetzt nicht sehen. Wie gesagt, ich habe nur diese eine Passage gelesen, aber... Vielleicht war das ja nur irgendwie ein heißer Flirt und es ist gar nichts passiert. Nein, ich glaube, das war schon mehr. Also, wie soll ich sagen, sie war halt, also es stand schon so da, dass sie sehr zu ihm hingezogen war. Wann war das denn? Wie lange liegt das zurück? Das liegt jetzt genau, ich glaube, ein halbes Jahr zurück. Also relativ frisch noch. Ja, also aus meiner Sicht ja, aus ihrer Sicht wahrscheinlich nein. Ja, wobei man ja nun gar nicht weiß, ob da noch was läuft, ne, zwischen den beiden. Ja eben, das ist auch mein Bedenken, dass da halt eben noch über weitere Zeit schon irgendwas am Laufen ist. Da bis jetzt. So, jetzt ist das die Frage, das Problem, soll ich sie ansprechen und muss mich dann auch outen, dass ich das Tagebuch gelesen habe? Das ist eben auch mein Problem. Also ich habe schon überlegt, ob ich einfach sagen soll, dass ich eine E-Mail bekommen habe oder so und... Aber ich glaube nicht, dass ich sowas sagen werde. Also ich bin da eher direkt. Also ich würde ihr eher direkt sagen. Ich würde auch sagen, du hast ja auch Mist gebaut. Ja, irgendwo schon. Sie aber auch. Wenn ich ihr das sage, dann verliere ich sie wahrscheinlich. Und ich finde, wenn man jetzt mal ein bisschen abwägt, ich finde es nicht so schlimm, obwohl ich es schon sehr schlimm finde, aber ich finde es nicht so schlimm, in einem fremden Tagebuch zu lesen, wie denn fremd zu gehen. Fremdgehen finde ich ja nun mal härter. Ja, also... Also da solltet ihr euch ja nicht gegenseitig mit Schmutz bewerfen, sondern einfach die Chance vielleicht nutzen. Du hast einen Fehler gemacht und sie hat wahrscheinlich einen Fehler gemacht, dass ihr einfach mal sehr klärend über euch und eure Beziehung redet. Ich glaube nicht, dass sie mir das verzeihen würde, ganz ehrlich. Würdest du es ihr denn verzeihen, wenn also da wirklich was mit dem Mann war? Also ich kenne sie und sie würde mir das nicht verzeihen, wenn ich in ihrem Tagebuch lese. Das war nicht meine Frage. Meine Frage war jetzt, ob du es ihr verzeihst, wenn da wirklich was mit einem anderen Mann war. Ja, das ist auch so eine Sache. Also ich würde es ihr wahrscheinlich verzeihen, aber sie würde es mir wahrscheinlich nicht verzeihen, wenn ich in ihrem Tagebuch lesen würde. Und ich denke, sie würde sofort Schluss machen. Ich habe einfach unendliche Angst davor, sie zu verlieren. Ja, aber das Misstrauen ist ja jetzt gesät. Das kriegst du aus deinem Kopf nicht mehr raus. Ich glaube, dass du gar nicht mehr entspannt mit deiner Freundin umgehen kannst. Aber ganz, ganz einfach. Das ist einfach so. Ich überlege einfach mal, dass es vielleicht auch besser ist, ein Leben lang mit einer Lüge zu leben, als sich jeden Tag mit der Wahrheit zu konfrontieren und einen Menschen, den man über alles liebt, zu verlieren. Das ist einfach das, was ich mir denke. Aber also. Jetzt ist natürlich die... Ja, gut, das ist jetzt die Frage, ob du das so wegschieben kannst und so verdrängen kannst quasi und dich ganz auf das Hier und Jetzt konzentrierst, wenn das Hier und Jetzt schön und gut ist und du sagst, okay, das ist Vergangenheit, ich vergesse es ganz einfach. Kannst du es? Also ich denke schon, dass ich das kann, aber mein Problem ist ganz einfach, dass ich denke, dass da momentan irgendwo was läuft. Eben, das ist ja genau das, was ich meine, dass man das Misstrauen ist da. Und vor allen Dingen, der jemand, von dem sie dort gesprochen hat in ihrem Tagebuch, der ist wesentlich jünger als ich. Also der ist, also du weißt ja, ich bin 22. Du bist denn? Und er ist 15, sie ist 18. Aha. Und das war schon sehr eindeutig, was ich da gelesen habe. Also, aber nimmst du das denn dann so ernst? Weil, ob das? Ja, doch schon eigentlich, weil also es ist schon mehr als eindeutig, was ich da gelesen habe. Also gut, du weißt das jetzt nicht, weil ich habe da schon sehr markante Stellen gelesen in diesem Tagebuch. Also das macht mich jetzt wiederum ein bisschen stutzig, wenn der junge Mann noch so jung ist. Ja, also gut, ich kenne den jemanden. Also, ach, du kennst ihn sogar? Noch schlimmer, ja, ja. Du also, rückst aber jetzt so, du rückst aber jetzt immer so peu à peu mit der Wahrheit raus. Mit den 15 Jahren erzählst du mir jetzt erst nach einer langen Zeit und dann jetzt erzählst du mir auch, dass du den kennst? Ja, ja, es ist noch einer meiner besten Freunde, dazu muss ich sagen. Also ich muss dazu sagen, also ich bin Sänger in der Band und er ist quasi unser DJ. Wieso erzählst du mir das denn nicht sofort? Das ist doch eine spektakuläre Neuigkeit. Warum? Ja, aber... Ja, ich weiß nicht. Ich fand, das hat vorher nichts sonderlich zu der Sache beigetragen. Also vor allen Dingen, weil ich halt davon ausgegangen bin, dass sie ihn auf gar keinen Fall kennen kann, weil ich habe ihn ihr nie auf jeden Fall vorgestellt. Also sie kann ihn eigentlich gar nicht kennen von mir her. Das ist das Wunderbare daran. Also jetzt zieht es ja noch andere Kreise. Es zieht ja noch Kreise in dein Umfeld mit rein. Ja, eben, ja. eben. Ja. Das ist das Problem. Und vor allen Dingen, da sie ja mit uns auf Tournee gehen wollte, also wir gehen jetzt auf Tournee durch Deutschland und ja, also man muss sagen, im kleinen Kreis quasi. Und Ich hatte mich, also ich bin momentan krank, also ich kann nicht, ich habe mir eine schwere Knieverletzung zugezogen und ich kann nicht, und das Bernhard. Tolle dabei ist, dass sie auf einmal sagt, sie geht mit auf Tournee, wobei sie genau weiß, ich kann gar nicht gehen. Ja. So, also, pass mal auf, Punkt. Halt. Lass uns nicht so viel reden. Ja. Nach dem, was du mir jetzt alles erzählt hast, ja, finde ich, dass du ihr das sagen musst. Ja, aber wie soll ich ihr das sagen? Das ist mein Problem. Indem du auch Asche auf dein Haupt kippst und sagst, hier, pass auf, ich habe auch Mist gebaut, aber du hast auch Mist gebaut. Lass uns reden. Ja, aber dann verliere ich den Mensch, den ich über alles liebe. Ja gut, dann verlierst du sie. Dann verlierst du sie wahrscheinlich so über kurz oder lang sowieso. Was ist denn das für eine Grundlage? Ich würde ihr das verzeihen. Ja, dann sag es ihr. Aber das würde sie wahrscheinlich gar nicht respektieren. Aber ich will sie auf jeden Fall als meine Freundin behalten. Ja, gut. Dann versuche es halt. Aber jetzt, das ist doch alles verquast und verwurzelt. Verwurstelt. Ja. Die Situation. Ja. Dass dein Kumpel da mit drin hängt und ihr eine Band habt und all das, was du erzählt hast. Ja. Das hat doch so keine Zukunft, wenn du nichts sagst. Ja, also, wie gesagt, ich denke halt, wenn ich... Ja, also das ist halt mein Problem. Ich hab das halt, wie gesagt, alles spitz bekommen. Mhm. Und ich denke einfach, dass ich, also er ist halt unser DJ, dass ich dem halt mal kräftig die Fresse poliere. Nein, das ist doch albern. Was hat denn der Junge da? Sie ist doch hauptsächlich schuld. Ja, aber der macht sich an meine Freundin ran. Ja gut, aber deine Freundin macht das doch mit. Deine Freundin kann doch Nein sagen. Deine Freundin ist, deine Freundin ist doch kein, deine Freundin ist doch kein Püppchen. Das ist doch eine eigenständige Person, die macht es doch mit. Also ist der erste Ansprechpartner in diesem Konflikt deine Freundin und nicht der Junge. Ja gut, aber wie soll ich der das sagen? Verstehst du? Wir drehen uns im Kreis. Indem du ihr das sagst, was passiert ist. Genauso wie du es mir jetzt... Ja, aber dann verlässt sie mich und ich will sie auf gar keinen Fall verlieren. Also mir ist das egal, ob sie mit jemand anderem... Weißt du, es ist ziemlich mühselig. Es ist mühselig. Nein, pass auf. Eine Beziehung, nein, aber es ist mühselig, wenn wir immer dieselben Argumente austauschen. Ich sage, sag es ihr und dann sagst du mir, dann verliere ich sie. Ja, aber zu Not versuche ich auch noch es. Eine Beziehung mit ihr. Versuche es. Es gibt, ich glaube, es gibt wirklich da keinen goldenen Weg, Wenn die Frau dich verlässt, wirklich radikal verlässt, weil du in ihrem Tagebuch gelesen hast, und sie selbst so viel Dreck am Stecken hat, dann ist mit der Frau auch nicht viel los, Mensch. Nimm doch diesen Vorfall eigentlich für dich auch mal so als Anlass zu klären, offen zu sein, alles auf den Tisch zu legen und zu gucken, neu zu ordnen, zu gucken, wie kann es weitergehen. Das ist meine Meinung, Bernhard. Jetzt können wir nicht weiterreden, weil die Sendung vorbei ist. Ich habe nur noch eine Frage. Wie heißt der coole Beat, der bei dir immer im Interlude läuft? Das weiß ich nicht, wie der heißt. Tut mir leid. Ich mach mich mal schlau und sag's euch. Okay? Alles Gute. Tschüss. Das war der Bernhard. Und das war unsere Sendung diese Woche. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Kollegen, bei Wolfram Spielkowski, bei Thomas Reintke, Jan Hölz, Kerstin Klinger, Christian Part, Roland Lohr, Nikolaus Schelzig, Dorit Herber und Johannes Brachthäuser. Wir sind nächste Woche Montag wieder da, in der Nacht von Montag auf Freitag, wieder mit einer offenen Talkshow, mit einer offenen Sendung. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 geht's los hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch ein gutes und schönes Wochenende. Bis Montag. Ciao.